Die Vorbereitungskomitees für die Feierlichkeiten zum Tag des leuchtenden Sterns wurden jüngst in Island, Finnland und Norwegen gebildet. Die Vorbereitungskomitees beschlossen, zum Tag des leuchtenden Sterns verschiedene politische und kulturelle Veranstaltungen zur Würdigung des revolutionären Lebens und der Verdienste von Genossen Kim Jong-il zu organisieren. Und das britische Vorbereitungskomitee für die Feierlichkeiten zum Tag des leuchtenden Sterns wurde unlängst im gemeinsamen Namen der britischen Songun-Politik-Studentengesellschaft, der britischen Juche-Ideologie-Studentengruppe und der britisch-koreanischen Freundschaftsgesellschaft gebildet.